23 Uhr und 2 Minuten. Hier ist der große private Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. B14 Stuttgart Schwäbisch Hall zwischen Backnang und Sulzbach-Mur. Nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung für PKW. Der Schwerlastverkehr wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Weekend. A super show. So, 23.03 Uhr durch. Hallo Nachtschwimmer, jetzt seid ihr wieder dran hier. Und da in Gladenbach so eine totale Stimmung, da bin ich richtig angesteckt worden. Da muss ich richtig weitermachen. Genau. Auf geht's. So, wer will wieder gewinnspielen heute Abend? Dann habe ich heute einen Rockset-Mix dabei, den bringe ich in voller Länge, nämlich 9 Minuten. Aber jetzt erst noch Stimmung hier. Stimmung total. Das ist doch richtig partymäßig, will ich? Super. Hallo Glatten, hier ist das Studio. Hier geht's auch hoch her. Super, alles klar. So, Achtung, Achtung. Warnung, beim Hören dieser Nummer kann es zu einer leichten Gelbfärbung Ihrer Socken kommen. Ringen. Paule, das ist ein ganz schlimmer. Der bringt kleine Mädchen zur Strecke. Was denn, was denn? Paul, 23 Uhr 28 Sekunden. Hallo Mädels. Hallo Jungs. Habt ihr da noch Töne? Was? Hier sind doch jede Menge. Heute mit Charlie 2000. Heidi, Heidi Ho, der läuft bei mir auch Tag und Nacht die Song. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question. Ihr wisst Bescheid fürs kommende Wochenende? Noch nicht? Also? And right on there. Aufgepasst! Kommenden Samstag, 20. Juli, ist Charlie 2000 in Edition. Muss ich erst wieder aufs Manuskript gucken? Aber wo ist das wieder? Rein auf Freistädt! Genau. Vergesst es immer wieder. Also, vom Rhein auf Freistädt, an der B36, direkt beim Sportplatz, im riesengroßen Festzelt. Eine Woche später, am 27. in Aachen-Fautenbach in der Reithalle. On the road again. Und dann nicht vergessen, jetzt schon vormerken, 10. August, Samstag, Altenheim, im riesengroßen Festzelt beim Angelfest, Manta-Party, süddeutsches Manta-Treffen. Wir suchen den schönsten, besten Manta, die attraktivste Manta-Tussi und den schärfsten Manta-Fahrer. Erster Preis, 1000 Mark. Tom, it's a party time here. Enjoy the show, tell what we make, and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest. On the road, on the road. Alles klar, on the road again, sehen wir uns. Aber erst kommenden Samstag in Freistädt. Einfach A5, Autobahn A5, Aachen raus, Richtung Frankreich. Nach 4-5 Kilometer kommt ihr direkt ans Festzelt. Okay. Hey, we're Johnny 2000 on the road again. We're Johnny 2000. Passez une soirée extraordinaire à la discothèque Hurricane, à 5 km de la frontière, discothèque Hurricane, à Kelsunheim, Siemensstraße 7, Hurricane. Wow. So, wie versprochen, Rockset Mix the Best of. Alle Rekorde eingeschaltet, los geht's! Thank you. got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. habe ich jetzt nicht meinen eigenen Rekord gebrochen. 9 Minuten habe ich in München gehalten. Das gibt's ja nicht. Superstarke Remix war das von Roxette. Jetzt geht's gleich los mit dem Gewinnspiel. Also aufgepasst! Gewinnspiel für aufgeweckte Nachtschwärmer. 3, 4. Ja! 5 Titel spiele ich vor, die sind ineinander gemixt. 4 will ich wissen, 4 Interpreten bitte. 10 Mark liegen hier. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Thank you. Hier ist ein Nachtschwärmer Gewinnspiel, das ist übrigens gerade der vierte Titel. Und da möchte ich die Interpreten wissen. Jetzt kommt dann noch einer. Insgesamt gibt es an Viererblock 4 Interpreten, möchten wissen, 5 stelle ich vor. Autoradio mit einem Walkman auf dem Klo. Was ihr gerade tut, ist völlig einerlei. Radio Ladies First, ich steht's dabei. Bei uns, da erwartet euch Music pur. Radio Ladies First sendet fast rund um die Uhr. Musik von ABBA über Zappa zu den Simple Minds. Wir spielen eure Musik, nur von Heino gibt's keins. So, 07221 700 307. Das ist die heiße Nummer. Die heißeste Nummer, die es gibt. Du bist dran. Ja, keine Angst, das ist das Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Da gibt's nur 10 Mark zu gewinnen. Nur haben wir schon, die Leitungen sind total heiß. Jetzt habe ich dran. Hallo? Ja, ich grüße dich, Charlie. So, jetzt bin ich dran. Ich habe erst ein bisschen meine Hände auseinanderwinkeln. Aus Busen macht der Dirk, 27 Jahre. Ja, grüß dich, Charlie. Ja, was hast du jetzt alles hier gehört? Bitte? Was hast du alles gehört bei der Preis? Alles gehört, was ist das erste? Nina Simone. Genau. Das zweite, sind wir eigentlich im Rätsel. Oh. Ja, was meint ihr? Jetzt ist gut. Machen wir es gerade. Was? Status Quo, meine ich. Genau, Status Quo, stimmt. Dritte, Eddie Grant. Eddie Grant, genau. Ja, und vierte, Whitesnake. Ah, weißt du das fünfte noch, spaßhalber? Nee. Fairground Attraction. Bravo. Nee, nach Busenbach, also besser gesagt Reichenbach, Waldbronn. Ja. Waldbronn gehen 10 Mark, ja. Waldbronn, Busenbach. Jawohl. Habt ihr da hinten eine Fete? Weil ihr ja. Leute Yay, da geht's ja auch her. Da geht's voll stark bei uns. Nicht nur in Glatten, auch in Busenbach ist Partytime. Okay, bleibst dran, bitte. Bleib dran, Charlie, ja. der absolute Techno-Renner, die Blatte hier. Okay. Oh, wer bist du denn? Ich bin eine Märchenfee. Und weil du mich entdeckt hast, hast du jetzt 3 Wünsche frei. Oh. Aber überleg dir gut, was du haben willst, denn du hast nur 3 Wünsche. Was? Nur 3 Wünsche? Lächerlich. Behalt sie doch. Let me take you away, away to a place where rhythm is life, and life is a never-ending song. And this is the way we get the hugs out. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Hi, all the heroes are lonely, don't hurt. Go on, do it again. Hi, all the heroes are lonely, don't hurt. Let's make more room. Mars needs me. Put the needle on the record when the drum beats. Putting the band up here. Can we talk here? We're on a mission from God. And faith, children. We're on a mission from God. What does it all mean? Good morning. My name is Benny Siegel. Okay. We're on a mission from God. What does it all mean? We're on a mission from God. Let's turn this up! Welcome! Spezial auf Remix Total. Sound Total. 23:38 und 40 Sekunden. Du mich, SOS, ich liebe dich, immer zu, ich und du. Nächste Gewinnspiel rollt an. So, das ist schon der erste Interpret im nächsten Gewinnspiel. Aufgepasst, das ist schon der zweite. I do love that I love you. Walk around and tell with your head on a finger. 6 Titel kommen in diesem Mix, 4 mächtig wissen, 4 Interpreten, die bringen 10 Mark wieder. Hallo, das war's. So, dass wir die Sache abkürzen, 07221 700 und damit 7. Weil der Rockset, der 9-Minuten-Mix, hat mich ein bisschen Zeit gekostet vorher. Macht nichts, war aber wert, oder? Jede Menge Kandidaten schon vorhanden. Ich nehme den ersten rein. Das ist der Thomas aus Muggensturm, 22 Jahre. Thomas? Ja, hallo. Bist du dran? Ja. Ja. Also Thomas, was haben wir denn alles gehört? Ja, das war Kylie Minogue. Kylie Minogue, das war die erste, genau. 24-7. 24-7, richtig. Natalie Cole. Natalie Cool. Betty Boo. Hey. Four Tops. Four Tops, ja. Und Jacksons vielleicht noch. Jacksons, genau. Eigentlich war es schon. Was noch, zuletzt? Donna Summer. Hey, aber trotzdem. Die 10 Mark gehen nach in den Kreis Rastatt, nach Muggensturm. Okay, bleibt dran bitte. Jeden Dienstag und Mittwoch Nachtjournal Spezial mit Charlie 2000. Und da gibt es immer mal andere Platten zu hören, als man sonst tagsüber hört. Überall mal Mixe, mal Remixe und Spezialitäten. Und natürlich Gewinnspiel, ganz klar zu gewinnen. Wenn es deinem Betrieb zugeht wie auf einer Galeere. Legt euch in die Riemen, ihr faulen Hunde. Wenn deine Familie dir vorkommt wie eine terroristische Vereinigung. Wenn dir dein Nervenkostüm nur noch in Fetzen vom Leib hängt, dann wird es Zeit. Ja, auf die 100,4 zu schalten, klar. Of the payoff. How do you say de groovy? What is love? Rolling under the mellows, rocking over the beat, as I'm chanting up on the river and make the whole sound sweet. Not like candy, you taste that, say it can be. YMCOU too good to be. Das muss nochmal raus. Das muss nochmal raus. Power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! Kommenden Samstag. Am 20. Juli ist Charlie in Freistädt. Rheinau-Freistädt. Im Festzelt. Feste garantiert natürlich immer für Stimmung, gute Laune, Steaks, Pommes frites, offenes Bier und so weiter. Eine Woche später, Ahorn Fautenbach, die Reithalle, nämlich am 27. Und dann eine kleine Vorschau auf den 10. August. Altenheim im Westzelt beim Angelsportfest das Süddeutsche Manta-Treffen. Genau. Wir suchen den heißesten Manta, den schärfsten Manta-Fahrer, die beste Manta-Tussi. Und wenn das alles stimmt, bekommt derjenige 1000 Mark. Und die wollen wir alle sehen am 10. August. Dann natürlich viele lustige Spiele rund um den Manta. Manta gegen Golffahrer, Manta gegen Fortfahrer. Again. Hey, we're Charlie 2000 on the road. Hurricane, morgen Donnerstag wieder Stereo trinken. Ein Getränk bestellen, eins nur bezahlen, aber ein zweites dazu bekommen. Hey, das ist super. Freitagseintritt frei. Und am Samstag, wir öffnen bis Sonntag morgens 5 Uhr. Auch die Küche natürlich. In Klammer, bis drauf. Fino a mattina, quando il sole si scalda già. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Ja, wie gesagt, vorher hatte ich gesagt, lustige Spiele, Manta gegen Fortfahrer. Hattet ihr gewusst, dass Ford das erste Auto der Welt war? Ja, stand schon in der Bibel. Und sie sündigten in einem Ford. Nein, nein, nein. Stärke Stones Mix, muss ich jetzt rein. Aber den bringe ich nächste Woche mal auch live durch, okay? Nächste Woche ist Stones Mix dran. Diese Woche war Rockset dran. Nächste Woche ist Stones, okay? Weil jetzt kommen die letzten paar Minuten, da sind wieder Manta-Freunde dran. Was sagt ein Manta-Fahrer, wenn er morgens aus seinem Haus kommt und feststellt, dass ihm alle vier Reifen geklaut worden sind? Ey, geil, ey, es liegt dann noch tiefer. Hitler screams and sent a 42. Loud enough to burst the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep on the street, cause you're in danger. Okay, der nächste. Ich habe erst selber lachen müssen, ja. Bis ich ihn richtig vorlesen kann. Ein Russe, ein Ami und ein Manta-Fahrer treffen auf eine gute Fee. Die Fee. Wenn ihr 5 Jahre Gefängnis auf euch nehmt, so habt ihr jeden Wunsch frei. Der Russe sehnt sich 100 Liter Wodka herbei. Der Ami wünscht sich 100 schöne Jungfrauen. Der Manta-Fahrer jippt auch Packungen Marlboro. Darauf die Fee, na klar. 5 Jahre später knallt der Russe, echter Gorbatschow. Der Ami ist total fertig, dafür aber glücklich. Und der Manta-Fahrer, Bo, hast du mal Feuer mit mir? Warum haben Manta-Fahrer so rote Schrammen im Gesicht und an den Ellbogen? Das kommt von den Waschanlagenbürsten. Die steigen nicht aus, die Wahnsinnigen. Das war's beim Großprivat mit Charlie 2000. Nachtschwärmer Spezial. So, alles klar? Partys gehen weiter im Lande. Genau. Macht's gut. Nächste Woche. Good night. Genau, 0 Uhr, Radio RPR, angeschlossen Radio Victoria. Zur Verkehrslage zurzeit keine Störungsmeldungen. Wir wünschen gute Fahrt.